Medizinischer Bericht, Auszug. Der Proband berichtete, dass er mit der betreffenden Akustikdosis gut in den Schlaf finden konnte. Auch konnte er nach einer kurzen Zwischenwachphase erneut gut in den Schlaf finden. Allerdings berichtete er, dass er in der nachfolgenden REM-Phase eine intensive Traumphase durchlebte. Er sei durch eine hügelige Landschaft gelaufen, einer Gegend, die er in seiner eher flachen Heimat nicht kennt. Ihn begleitete eine Person im Anzug, die einen Rucksack trug und deren Ziel ein Bahnhof war. Angeblich hielt sie dabei einen Vortrag, dass man bestimmte Wege nicht nutzen dürfe und es auch verboten sei, querfeldein den Hang hinauf und herunter zu laufen. Moin! Ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 164. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Na, habt ihr euch auch erholt, also ihr, die ihr auch die letzte Konserve geöffnet und zum bitteren Ende gehört habt? Oder ist es euch vielleicht gar ergangen wie unserem Probanden, den diese Konserve bis in die Traumphase verfolgte? Du kannst nicht schlafen? Wälzt dich traumlos durch die Nacht? Willst endlich mal wieder gepflegt in den Schlaf finden und absurd traumhafte Landschaften mit traumatischen Menschen erleben? Dann hör Konservenradio Dosenhausen, den Podcast fürs Schlafen und Träumen in Farbe und Bunt. Scherz. Und Warnung, je nachdem. Dieser Podcast kann Einfluss auf Ihr Unterbewusstsein nehmen. Ebenso wie der gnadenlose Wintereinbruch in Deutschland in der letzten Novemberwoche 2023. Gut, dass ich am Samstag vorher die Winterräder montieren ließ. Immer wieder lästig, denn ich muss zum Transport das Lastengitter ausbauen. Kaum waren sie drauf, meldete sich auch schon das Reifendrucküberwachungssystem. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, denn das war ja auch schon so, als ich sie im Frühjahr abmontieren ließ. Ich berichtete. Freitag, den Abend vor dem Wechsel, haben die Holde und ich den Overrather Geocaching Stammtisch und Umzu in einer Lokalität in Overrath besucht. Es war lustig, wir hatten viel Spaß und das Essen war okay, wenngleich das Schnitzel und die Bratkartoffeln vor Fett trieften. Wir saßen in einem Teil eines großen Saales, dessen andere Hälfte von einer Weihnachtsfeier besetzt war. Naja, soweit eine Weihnachtsfeier einen Saal besetzen kann, es waren eher mehr die Leute, die dieser Weihnachtsfeier frönten, aber was soll's, Kleinigkeiten, Kinkerlitzchen. Es war entsprechend laut und eine Deckenlampe mit Bewegungsmelder im Zugang nervte ordentlich. Lange ging die Feier nicht und als die Menschen verschwunden waren, wurde es angenehm leise. Blöd nur, dass unser Saal hinter einem kleineren Saal lag, der zwischen uns und der Gaststube lag. Dort war es ziemlich laut, weshalb wir der Einladung, unser Treffen in die Gaststube zu verlegen, nicht nachkamen. Laufen wollte die Bedienung offenbar auch nicht, sodass wir keine Getränke mehr erhielten. Als Teilnehmer gingen, baten wir sie, uns eine Servicekraft vorbeizuschicken. Tatsächlich kam ein Mensch und nahm unsere Getränkewünsche entgegen. Ich bestellte ein Malzbier. Genauer gesagt, Vitamalz das Gute, was ich schon sehr lange nicht mehr getrunken hatte. Es kam irgendwann, doch war es geschmacklich ein sehr ernüchterndes Erlebnis. Ich hatte es wohlschmeckender in Erinnerung. Naja, Geschmäcker verändern sich, Geschmacksknospen veröden und Rezepturen werden angepasst. Was weiß ich? Als ich die braune Flüssigkeit im Glas dem Ende neigte, staunte ich nicht schlecht, denn auf dem Boden des Pilzglases befand sich ein Cola-Kronenkorken. Unfassbar. Was sollte ich davon halten? Gut, dass ich mir den Rest des Inhalts nicht mit Schwung in den Hals geschüttet hatte. Da das Event ohnehin quasi beendet war, ging ich vor zum Tresen, um zu zahlen. Ich präsentierte der Servicekraft das Glas mit innenliegendem Kronenkorken und fragte, was ich davon halten solle. Der junge Erwachsene meinte, dass der Kronenkorken sich definitiv nicht darin befunden habe, als er das Getränk abgeliefert hatte. Kleine Anmerkung am Rande. Man verwendet dort 0,2 Liter Flaschen, die an der Theke entkorkt werden. Die Kronenkorken gelangen somit nicht in den Saal und das Glas war dort die ganze Zeit unter meiner Aufsicht. Falsche Antwort, mein Freund, ich war bereit, schaltete in den Eskalationsmodus, als der Chef hinzutrat. Der war äußerst unbegeistert, stimmte mir zu, dass das gar nicht ginge und bot mir ein anderes Getränk an. Weil wir fahren wollten, lehnte ich ab, weshalb er das Malzbier nicht berechnete. Damit war die Angelegenheit für mich eigentlich erledigt, wenngleich sich in meinem Bauch ein mutmaßlich hypochondrisch bedingtes mulmiges Gefühl ausbreitete. Dem Log der Owner konnte ich entnehmen, dass zum Ende des Events wohl noch 2 Salat und 2 Cola offen waren. Erinnerungen an einen unflexiblen Griechen poppten auf. Dass die Salate extra berechnet wurden, war mutmaßlich nicht jedem klar, denn die Karte war in diesem Punkt nicht eindeutig. Laut Log musste es noch eine, Zitat, uneinsichtige und unfreundliche Diskussion mit dem Chef, Zitat Ende, gegeben haben. Wie es ausschaut, wird es wohl keine weiteren Treffen der Owner in dieser Lokalität geben. Einmal reicht. Ich komm mal kurz auf was anderes. Wir springen von dem einen Freitag zu dem Folgefreitag vor. An diesem Freitag waren wir auf einem Geocaching-Event auf einem Adventsmarkt. Und wie es uns da ergangen ist, spiele ich euch jetzt mal kurz ein. Ich muss sagen, der Ton ist vielleicht nicht der beste und irgendwie war auch Alkohol im Spiel, aber naja, man ist es ja nicht anders gewohnt. Ein bisschen Skandal muss ja auch sein. Und es gibt Neuigkeiten. Adventsmarkt in Wipperfürth. Glühweinseliges Geschwafel während eines Geocaching-Events. Doch hört selbst. Altstadt 300 Meter. Ja? Ist sie bescheuert oder was? Hat sie wohl nicht alle. Wirst du ja noch von irgendeinem Spinner überfahren? Fehlt mir gerade. Geht das hier? Das ist da ein Weg lang? Hm? Sieht da aus, als wäre hier ein Weg lang. Ja, ich weiß aber nicht, wo man da rauskommt. Sieht so aus, als würde es auch in Richtung Kirche gehen. So. Echt? Hast du dunkle Scheibe und zu blöd zum Fahren? Keine Piepsensoren, nichts. Glück gehabt, dass ich nicht die andere Hand genommen habe. Jetzt hätte die Scheibe platzen können. Waren Koordinaten hier irgendwie da? De Colas, unfassbar. Die tupp ich jetzt an. Ja, tupp sie doch mal an. Ich tupp die jetzt an. Die tupp ich jetzt Wir an. Wir tuppen jetzt. Na? Ja. Hi. Tag. Hi. Na? Na? Wir sind geil. Ich denke, die echt? Kennt man doch. Ja. Ja. Sagt der Dico, das ist ja wohl. Also Ich hab alles im Griff. Genau, da ist der Kleine hier, da. Habt ihr schon irgendwie Event? Seid ihr so weit weg? Ja, Geocaching-Event, gerade jetzt hier. Heute hier? Ja, 70 Meter. Kannst direkt einen Punkt abstauen, 70 Meter Punkt. Ja, in der Viertelstunde ist schon wieder zu Ende. Ja, ist egal, das schaffen wir. 20 Minuten haben wir noch. Hey, kommst du mit zum Geocaching-Event? Hallo! Komm, wir gehen zum 70 Meter diese Richtung, kein Nein. Scherz. Doch, deswegen sind wir hier. Alternativer Weihnachtsmarkt, ist das nicht krank? Dafür sind wir doch hier. In wie Flur? In noch 20 Minuten. Seit 25 Minuten. Das ist ja lustig. Da kann ich dich ja direkt nochmal senden. Ja, ne? 29 ja, Euro. Lustig. Mit egal was drin ist. Also den hat er beschrieben. Schick. Das ist ja billiger wie in Holland. War das schon jetzt gleich Lindler oder fahrt er gleich noch hin? Nee, da morgen. Morgen. Morgen. Ich musste jetzt eben erstmal einen Mann auf diese scheiß Scheibe kloppen. Samstag, Sonntag. Ja gut, dann. Ich wurde ja fast überfahren. Ja, jetzt kommt da einer aus dem Parkplatz rausgeschossen. Ich stehe gerade hinter dem. Pop auf die Scheibe, da hat aber schnell gebremst. Meine Schwester hat mal da gewohnt. Voll Hunger. Und dann hat sie ja, heutzutage hat doch jedes Auto Piepser hinten oder. Kamera, bin ich so unübersichtlich? Das ist ja fürchterlich. Okay. Der hätte sein Zert um mich rumgewickelt oder was er auch immer hatte. Naja. Ja? Und wir sind in Karlslaut. Karlsruhe. Was ist denn Karlsruhe? Karlsruhe sind wir. Nee, Karlslaut. Da ist nicht so ruhig, da ist eigentlich laut. Okay. Ja. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das Event noch schaffen. Event kriegen und kriegen wir den Punkt noch und dann können wir uns betrinken. Hallo. Flagge gibt's auch noch. Flagge gibt's auch. Ich habe eine Partyflagge. Wird immer schlimmer hier, ne? Immer schlimmer. Ich wünsche euch was. Ja, ja. Ja, siehste, der alte Bad Narrenzunft Neie. Ich denke, hier ist ein Weihnachts-, ne, das ist ein Adventsmarkt. So, ist kein Weihnachtsmarkt, ne? Spielt auch keiner mehr Mucke. Alles verboten. Und die GEMA hast verloren. Wo sind sie denn? 50 Meter. Hä? Ja, dann. Keine Ahnung. Entweder da oben oder da hinten? Ah, da hinten geht's weiter. Gucken wir halt mal da. Ja, da hinten sind auch noch Stände. Ja, du hast doch hier Koordinaten-Dings da. Ich sehe aber auch keinen. Da drin? Nee. Ja. Ja, dann. Dräng dich mal da durch. Ah, da hinten. Da stehen sie. Da gibt's doch gar nichts. Ach so. Ich verstehe dich nicht. Ah, nee, Listing nicht gelesen, natürlich nicht. Moin, ja, versuch hier mal einen Parkplatz zu kriegen. Moin. Ne? Versuch mal einen Parkplatz zu kriegen. Einen Parkplatz? Wieso? Hier in diesem Ort ein Park. Ja, doch, klar, ganz, da hätte ich parken können. Bei der Genossenschaft. Ja, super, danke. Da habe ich lange genug geparkt, da muss ich jetzt nicht mehr haben. Nee, Ola Wiesen, alles zu. Dann hätte mich eben fast noch ein Spack an der Drahtzieherei überfahren. So, hat Glück gehabt, dass er auf der Seite kam. Hätte er die Seite mit dem Ring genommen, hätte er keine Heckscheibe mehr. Ach ja, so ist es. Hast du schon? Ja. Ja. Schön, schön. Ja, sagst du so. Ja. Hey, jetzt, wenn da was ist, dann ist das relativ schnell zu, die Parkplätze. Dann. Ja. Wie heißt das nochmal? Es sind zwar relativ viele da. So, ja, ach. Kein Problem. Das ist doch hier nur so ein kleiner Alternativer, da geht doch keiner hin. Der ganze Ort ist zugeparkt. Da unten kommst du nicht durch. Ja, da ist auch was, aber... Ja, aber komisch, vor der Drahtzieherei kriegt man einen Parkplatz. Auf den Ola Wiesen nicht. Das war dann Zufall, da ist ja gerade einer weggefahren, wie er gekommen ist. Wir haben auf dem Ola Wiesen auch gerade, fuhr einer gerade weg, sonst wäre auch nichts gewesen. Ja, naja, egal. Was soll's. Was soll's. Ein Glühwein leicht noch schön trinken. Ja, genau, da warte ich auch drauf. Das ist ja das richtige Wetter dafür jetzt. Ja? Das ist auch das richtige Wetter jetzt dafür für Glühwein. Kein ganzes Jahr trinken. Nein, nein. Das muss schon kalt sein. Mann. Sonst macht das doch keinen Spaß mit Glühwein. Der neue Trend scheint ja weißer Glühwein zu sein, ne? Ich sagen alle immer, der wäre viel besser. Also ich kann mir jetzt nicht, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du in so einen Müller-Thurgau da jetzt Zimt und Nelken reinschüttest. Aber wenn genug Zucker drin ist, ne, dann. Ja. Ja, genau. Die Kohlenhydrate müssen rein. Genau. Hat ja sonst nichts, ne? Ja, genau. Man hat ja sonst nichts. Und dann weiß man zumindest, wo die Geld geblieben ist, oder? Bar bezahlt, ne? Ja, auf jeden Fall. Mach ich meistens. Nur Bars ist Bars. Ja, waren alle da, die angemeldet sind? Ja. Ja, können wir doch schön, rübergehen. Dann können wir uns jetzt betrinken. Genau, super. Dann können wir jetzt rübergehen. Da haben wir die ganze Zeit drauf gewartet. Yeah. Ich zwei noch. Ja, gut, dass wir dann just in time gekommen sind. Ne? Ja. Dann muss ich nicht so lange. Ja, ja, genau. Ja, dann lasst uns rübergehen. Zum Glühwein. Ja, ihr kennt euch hier aus. Wo ist der beste Stand? Keine Ahnung. Nee, du bist weg. Dann sehen wir uns erst Weihnachten. Mann, Mann, Mann, Mann. Ja, ich hoffe doch. Das, ne? Wolltest du mit Heinz jetzt zum Quatschen, Dieter? Wir kriegen es irgendwie hin. Ne, Frau? Ich kenne mein Passwort nicht. Für Heiligabend? So eine. Das Passwort für Heiligabend ist Weihnachten. Ach so. Für mein Flexdeck-Account. Ja, das weiß ich auch nicht. Jetzt weiß ich wieder. Ja, guck mich an und weiß es. Das ist perfekt. Ciao. Nee. Oder doch? Die Kälte. Oder soll man reingehen, drin eintrinken? Da drin? Ja. Geht auch. Oh ja, so, ja, doch. Uff, mir egal. Ja, mir ist das egal. Ja. Es ist vielleicht gemütlicher. Ne? Felix, sollen wir reingehen, oder? Ja, wenn uns auch heiß jetzt oder draußen. Ja, dann wir doch rein. Hier. Ja. Unfassbar. Ja. Meiner ist hier. Muss doch wieder so ein Boomer sein. Ja. Weißt du, wenn einer einen Andreas sucht, dann sind das alte Leute. Das ist, junge ja, Leute sucht Lieblings- ja keiner. Aber mein Lieblings-Andreas ist da. Ich weiß ja nicht, welchen du suchst. Aber deiner? Ja, ja. Wo? Ja, habe ich dem doch gesagt. Meiner so, ist hier. Meiner. Ach so, deiner. Ja. Einer zumindest. So. Jetzt beschlägt die Brille. Hier gibt es Kuchen. Hier gibt es auch Kuchen. Gibt es hier auch Blümchen? Gibt es so eine Kuchen? Warte, nicht beim ersten Event, da ist auch hier drin. Alter, ich... Du weißt doch, ich boykottiere Wipperfürth wegen dem indischen Verbundsteinpflaster. Nee, es riecht auch nicht nach Glühwein. Hier kriegst du bestimmt keinen Alkohol. Keine Ahnung. Nee. Hier gibt's kein Glühwein. Du bist Freundschaft halbe Hähnchen. Ich sehe nichts. Halbe Hähnchen, da wird der mal besser. Nee, ein Glühwein braucht man schon trinken. Ja, genau. Siehst du auch so wenig wie ich? Ja, ja. Gut. Der Mann, der aus dem Nebel kam. Ja. Was? Ich kann ja über den Rand gucken, da habe ich kein Problem. Sollte er rausgehen und was tun, wenn der hier heiß sitzt? Ja, wir gehen erstmal raus gucken. Aber sie danach wieder heiß sitzen, sonst ist der Mann. Schau dir erstmal, wo wir einen kriegen. Wochen haben wir den schon? Ja, ja. Eine Glühverweinung, das gibt es da so ziemlich an jedem zweiten Stand. Ja, doof ist jetzt, das braucht die Brille wieder, bis die irgendwie fit ist. Ja, jetzt raus geht das schnell. Was? Da draußen müsste die sehr schnell schick werden, weil wegen... Ah, ich sehe wieder was. Direkt der Durchblick. Ich glaube, müsste... Ah ja, hier ist mein Mann. Ach da. Ohne er bezahlt. Abo. Ob die das können? Meinst du, Bier, können das? Apfelsaft. Schneebälle. Spritzebeck. Brot. Glühwein mit Schuss. Hier gibt es aber den weißen Glühwein. Was? Hier gibt es weißen Glühwein? Der ist auch nicht schlecht. Probier ich. Habe ich noch nie gehabt. Woher weißt du, wie der von ist? Von Wiel letztes Jahr. Habe ich einen Schluck probiert. Ah, einen ganzen? Ganzen, ja, ja. Gut. Kennst mich ja. Ich und Glühwein. Ja, dann. Spritzgebäck. Was? Ich freue mich den ganzen Abend noch auf den Crepe. Ein Crepe? Ja. Das ist kompliziert. Du weißt doch, hast du wieder die Zeit, hast du wieder eingepflanzt. Er hat ein Mathematikproblem. Hm. Was trinkst du? Wir haben da, steht was von Apfel da. Ja, mach mal was. Mit Amaretto steht da. Nee, oben also steht oben. Auch ohne. Ja, stell dich mal näher ran, sonst glaube ich, nachher ist noch keiner dran oder so. Dann will ich so einen weißen Glühwein, wenn sie den haben. Wenn nicht, dann nehme ich einen anderen. Ist mir egal. Ohne Schuss und so, ne? Nur so richtig. Der Apfelsaft ist ohne, ne? Der ist ohne, genau. Dann nehme ich einen Apfelsaft und einen Glühwein, bitte. Einen weißen? Gibt es einen weißen Glühwein? Ja, genau. Ja. White Glühwein, I gave you my heart. Danke. Wir wollen ja noch Geld haben. Mhm. Wird immer schlimmer. Ich tippe mal 7 Euro. Was? Keine Ahnung. Ich guck mal, was passiert. Das macht dann auch mit Fanzi. Ich hab's mir fast gedacht. Schlau. Danke. So, wo gehen wir hin? Ich weiß nicht. Wo gehen wir hin? Ja. Wo gehen wir hin? Irgendwo müssen wir uns hinstellen. Ob wir jetzt reingehen und oder rausgehen oder sich hier hingehen. Wir können auch hier draußen. Wenn wir uns reinsetzen, dann ist ja direkt leer und dann da hinten ist Feuerwehr. Vielleicht gibt es da auch noch Glück. Ja, gibt Suppe. Ja. So, kann man auch weißen trinken, ne? Schmeckt genauso, ne? Dieser weiße Glühwein, ne, ja, weiß ich nicht. Der ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Weiß, Wortspiel. Weiß ich, nein, der schmeckt so ein bisschen so wie eher kaltfüßiger. Ich weiß auch nicht. Der hat so einen Hauch von Essig. Ja. Ist heiß oder warm. Ja, ich glaube, dann bleibe ich lieber bei Rot. Ja. Demnächst. Der Mann, der mit nichts zufrieden ist. So, und das waren jetzt 2 Euro. Also so ein Becher kostet hier 1 Euro oder was? Ja. Aha. Eigentlich günstig. Hand 1 Euro, ne? Ja, ist günstig. Ist auch Grundfarbe ist blau. Ich weiß nicht, gefällt meiner Holden bestimmt. Gefällt der Holden bestimmt. Sammeln? Da weiß ich nicht. Wenn haben wir immer alles zu zweit. Das ist, das ist bei uns auch immer so. Irgendwann hat man genug davon. Mhm. Man sieht ja auch nicht so riesig. Ne? Also, nee. Das ist wohl wahr. Hä? Nein, ich sage, ist doch alles in Ordnung. Kann man nicht maulen. Gesagt, nö. Haben wir schon teuren getrunken. Hier steht auch Glühwein drauf. Echt? Das ist eine Tasse, da steht Glühwein drauf. Guck, da. Ja. Aber bei hier ist gar kein Glühwein drin. Das ist ja doof. Ja, die hat Apfel drin. Keine Ahnung. Ich drehe den jetzt nicht um, weil sonst ist hier alles voll. Auf der Rückseite. Glühwein. Steht kein... Ich muss den so rumhalten, dass ich nicht Glühwein ist, dass ich alle denken, ich würde Glühwein trinken. Ne? Warum? Nee, weil ich muss ja fahren. Ja, ist doch egal. Kennt dich doch keiner. Mir egal, ist 88, ne? Oh, das darfst du heute auch nicht mehr sagen, weil das ist ja hier von den... Das ist hier vollkommen unrecht. Ne? Weißt du doch, hier von den... Ne? Ja. Das ist mir so ad hoc, ne? Genau. Ja. Ja, das ist sowieso mit der Gänge. Ja, so dies und jenes. Und so viele Leute, der Weihnachtsmarkt da hinten geträumt. So, jetzt war ich selbst. Ja. Das ist ja das letzte, die mega giftig werden in Köln. Jetzt gibt es das nicht mehr. Ja, ich weiß. Bitte, wer macht das? Ich hatte auch keine Lust mehr, das zu machen. Nee, der hat keine Lust mehr. Das wird geschlossen. Das Gelände gibt es demnächst nicht mehr. Was? Hier von dem, vom Dicken aus Köln. Ja, genau. Aber die hatten da den Führerstand gehabt auf dem Event. Mit ja. Das können die gerne machen. Haben die immer. Und die, was waren das, diese Geo-Games da, die... Achso, Stadtmeisterschaft oder was? Von dem, von Anni Nord. Die ach so. Auch alles aufgebaut da. So, aber finde ich ja super, dass du jetzt auch mal in meinem Podcast bist. Ich war der Podcast nicht. Doch. So. Tja, also weißer Glühwein. Die Wipper Fürther Stiftung, alles Mögliche haben die hier, ne? Ja, ja. Aber das ist jetzt hier nur so von Wipper Fürther Verein ja. Oder irgendwie ja. Sowas hier das so? Das jetzt Alternativmarkt ist wirklich nur von den Vereinen, die hier ringsrum gibt. Und da kann man sich Sachen kaufen so. Und das geht dann hier an die einzelnen Vereine oder ist das hier für wohltätige. Nee, das geht an die Vereine. An die Vereine selber. Glaube ich, ich weiß nicht hundertprozentig aus. Ich auch nicht. Ich denke mal schon. Hier. Ja. Das ist hier Kindergärten. Und ja, das sind Vereine, die, ja. Die dann für sich irgendwo in der Kasse was tun. Das ist ein Stand. Das ist uns ja auch eine Fußkarte. Ja, also im Vergleich zum Heinzelmännchen-Glühwein da von diesem Heinzelmännchenmarkt in Köln, ja. Wo wir immer schon mal so Events hatten, ist der hier nicht so dolle. Ja. Ist leider so. Es muss überall gespart werden. Ja, ich bin schon froh. Wahrscheinlich ist das nicht aus dem. Ich habe ja Flaschen da stehen sehen, ne? Nicht das aus dem Tetra. Wobei. Manche Kalifornischen sagen, kriegst du ja auch einen Tetra. Ich weiß noch, ich habe. Als ich jugendlich war, also so damals. 16, 17, damals, TM, ja, da gab es bei Aldi Sangria in einer 3-Liter-Flasche oder so. Oder 1,5, weißt du, diese Ballonflasche mit diesem Geflecht rum. Da habe ich mich dann. Mit dem Nachbarssohn haben wir uns bei denen auf die Terrasse gesetzt und haben dann diese Ballonflasche ausgetrunken. Der Vater von dem Sohn, der hat sich ziemlich bedankt. Also der war die ganze Zeit am Lachen. Sohn war bespaßt, ich auch. Wir waren sehr lustig nachher. Und drauf den Tag gab richtig Kopf. Oh meine Fresse, Sangria, da war die Hölle. Das sind die Erfahrungen, die man dann macht. Ne? Ja, aber das war, damals wussten die auf Malle noch gar nicht, wofür Eimer und Strohhalme sind. Ne? Da hatten wir schon Ballonflaschen. Ja, genau. Das haben die Deutschen alles dahin gebracht mit dem Eimer. Auf jeden Fall. Wir waren ja schon immer Exporteure. Ja, für alles. Ja. Aber sowas. Für alles und jeden. Merkst du was? Ich merke nichts. Die Tasse wird langsam. Die Tasse wird langsam kalt. Genau, das merke ich schon. Weil es nämlich leer. Der kommt mir fast vor, als wäre der alkoholfrei. Nee, da war schon was. Ja? Ich merke nichts. Ich habe jetzt auch nicht wirklich was gemacht. Ich habe nicht viel gegessen, deswegen merke ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich bin auch nicht dick, ich habe eine große Leber. Das ist es. Du hast nur deine Magersucht im Griff, ne? Ja, genau. Du warst doch hier mitgegangen, ne? Mit dem Event bei uns oben in Steinbruch, richtig? Ja, ja. Und wie war's? Hervorragend. Ja, erzähl mal was. Das war wirklich sehr gut. Wir sind fast durch den ganzen Steinbruch durchmarschiert. Okay. Dann haben sie ja oben so einen Platz angelegt, wo du selbst Steine kloppen kannst. Ja. Da haben sie so große Steine hingelegt oder mit Mais, kriegst du Meißel von denen und Hämmerchen und dann kannst du da... Dann darfst du selber. Ja, ja. Und was habt ihr gesucht? Ich habe ein bisschen rumgekloppt, ich habe auch was gefunden, aber... Weiß aber nicht Muscheln, was. Ja, irgendwas mit Muscheln meinte. Ja. Fossilien hast du gefunden. Ja, Fossilien. Ja. Und konntest du die mitnehmen? Ja, konntest du auch mitnehmen. Alles, was du tragen konntest, kannst du mitnehmen. Da, wo ich gerne Steine mitgegangen bin, ne? Das sagt doch nichts. Ja. Ja. Ja, ich hatte auch gedacht, dass im Mai, glaube ich, ist noch mal eine. Im Mai. Ja. Da will ich auch mit, also mal so die Führung bei uns im ja, ja. Steinbruch. Ja. Ja, aber die war wirklich. Ja, gut, ich meine. Ich sechsmal die Woche machte er zweimal pro Tag. Ja, mit den Kindern waren wir da mal gewesen, ja. So als Ferienspaß. Ja. Das war schön. Haben die dann auch rumgekloppt. Ja, das ist eine schöne Aussicht, das macht Spaß. Das ist schön. War wirklich interessant. Auch der hat relativ gut erzählt. Ja. Und hat auch, können wir jetzt ja wieder auf das leidige Thema hier in Wipperfürth kommen, ne, mit den Indiensteinen. Ja. Die haben auch Kinder gekloppt, aber wahrscheinlich professionell. Und nicht nach Fossilien, sondern in Form. Genau. Ja, da bin ich immer noch böse. Das werde ich auch jedes Mal wieder erwähnen, solange bis sie das Pflaster rausreißen und wollen. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das haben sie jetzt davon. Die Steine mögen ja vielleicht billig gewesen, aber der Transport. Ja, und den Umweltschaden durch den Transport, weißt du? Ja, ja. Da kommt dann so ein Schwerölfrachter, aber ist scheißegal, Hauptsache die Steine. Und die haben eine ganz andere Qualität in Lindner angefragt als hier in Wipperfürth. Also als in Indien. Ja, ja. So, und das war der Punkt. Ja. Aber klar, und dann kriegen die den Zuschlag, weil sie billiger sind. Ja, wenn du eine günstigere Qualität anfragst, wen wundert's, ne? Ja. Ja. Dann wäre es ja auch in Lindler günstiger gewesen. Würde mich mal interessieren, wer sich da die Taschen voll gemacht hat. Tja, aber irgendwo wird es hängen geblieben sein. Ja, ja, so. Wahrscheinlich irgendein Entscheidungsträger, ne? Es gibt Tassen. Ja. Wir hätten jetzt eine ganze Kiste Tassen haben können. Nein, ihr lasst die einfach durchgehen. Was willst du mit den Tassen? Was? Hast du irgendwo Volk haben? Einen Euro verkaufen. Hätte man Glühwein wieder raus. Ja, ich weiß nicht. Ob die Nachfrage so groß ist für einen Euro. Ist doch aber nicht beim Teddy für 22 Cent. Ja, aber. Ja. Nicht aber, mit dem Flair. Aber, ne? Aber beim Teddy habe ich sie noch nicht angeleckt. Weißt du? Kannst du doch machen. Hier, ja, das sieht gut aus. Ich gehe in Teddy und leck eine Tasse an. Ja, klar. Das ist meine. Ich habe sie angeleckt. Ja, ja. Einmal durchlegen. Nee, das lassen wir lieber. Ja. Ich habe bestimmt 5 Jahre lang Tassen gesammelt, immer wenn wir irgendwo anders waren. Also ich hab mir ging es gar nicht um die Tassen. Wir hatten früher bei uns an der Feuerwehr, da gab es diese Becher. Einfach so, die sahen aus wie Plastikbecher, waren aber ein bisschen dicker, so 0,2. Die Dinger waren unkaputtbar. Du konntest fast mit dem Auto rüberfahren. Ging nicht kaputt. Kannst du für alles brauchen, da haben wir immer welche mitgenommen. Jetzt haben wir zu Hause einen ganzen Stapel, haben die Kinder überlebt, haben alles überlebt bis jetzt. Das ist super. Die Becher von der Feuerwehr. Bei uns. Ja, Zahnputzbecher. Der das Zahnputzglas geht kaputt. Jetzt ist so ein Becher in der Halterung nix. Unkaputtbar. Genau, irgendwann wächst der Schimmel durch, aber ja, so durch die Wand komplett. Aber das ist so. Das muss so sein. Das ist der Knaller. Ja. Mach's nochmal voll. Willst auch, ne? Gebe ich dir einen Fünfer, weil Pfand haben wir ja. Richtig. Ist ja schon. Super. Jungs. Brauchst du Geld? Soll ich dir 5 Euro abgezählt geben? Sicher, sicher. Hast du wieder Parkuhren bestohlen? Nee. Ich hatte gestern, bin irgendwie ins Bett gegangen, ne? Und dann am Fernseher im Schlafzimmer, wie immer. Und dann haben wir Mary, also ich habe Frau Schlief schon umgeschaltet. American Dad. Ne? Weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nein, ja, das ist irgendwie so eine. So eine gehört, ja, der das ist so ein FBI-Agent, so typischer Amerikaner, so I'm proud to be American, das Übliche. Und der ist dann irgendwie zu so einem Hilfspolizisten, hat er sich, weil fühlte sich irgendwie unwert für alles Mögliche, hat dann einen Job als Hilfspolizist angenommen und Parkuhren gelehrt und hat dann die kompletten Parkuhren, dann, also die ganze Kohle, das Kleingeld, das hat er abgegriffen. Ja. Und dann hat er sich sein Haus also richtig schön groß gemacht und lauter Kram gekauft und alles. Ne? Und dann ist irgendwelchen Leuten aufgefallen, dass das Geld von Parkuhren ja irgendwie nicht ankommt und so. Zumindest nicht genug. Und er hat immer so mit Kleingeld bezahlt. Ja. Ja, aber dann sagte der Typ, der das ermittelt hat, ne, so, ja, also eigentlich, aber bei Ihnen, Sie sind ja bei der CIA, also Ihnen vertrauen wir, ne, Sie sind das bestimmt nicht und so. Und irgendwann kam dann der Typ an, also er musste wohl irgendwie, kannst du mal probieren, ob der schon heiß ist? Er trinkt aus, dann kriegt er noch einen. Der war kalt. Nee. Ach schön, ich sag jetzt noch 30 Mann näher und dann bin ich breit wie 1000 Mann, das ist geil. Für umsonst breit, das ist geil. So, auf jeden Fall, das ist echt schade, lass mich nochmal probieren. Vielleicht wird er jetzt wärmer. Ja, und auf jeden Fall, er sollte dann, weiß ich nicht, nach ein paar Monaten sollte er dann so ein Zertifikat kriegen, dass das ihm wieder besser geht. Ich weiß nicht, ob das so ein Psycho-Ding war, ist doch scheißegal. Ich war so halb am Pennen. Und dann fährt er davor und die dachten, scheiße, sie haben uns erwischt. Alles, was sie sich gekauft haben, das so Statuen und Bilder an der Wand und irgendwas, haben sie alles klein gekloppt, hinten zum Fenster raus, ne, die Hütte demoliert, ne, so, damit er bloß nicht auffällt. Ja. So, ja, ich wollte ihnen hier Zertifikat überreichen. Ja, genau, und dann bin ich irgendwann wirklich eingepennt. Ja, Fernsehen im Schlafzimmer ist bei uns nichts, weil dann schlafe ich sowieso ein. Ja, Tinnitus, weißt du? Also bevor ich dann da liege und die ganze Zeit nur Pfeifen vom Fernseher höre, will ich dann lieber ein vernünftiges. Und vor allen Dingen im Nebenzimmer, ne, der Sohn. Ja. Yeah. Daddel, daddel, knatter, knatter, Gröhl ins Mikrofon, daddel, daddel. Weißt du, kannst du nicht pennen. Also entweder ich mache mir dann Korken in die Ohren oder ich mache Fernseher laut. Und bei Fernseher laut kann ich besser schlafen als mit Korken in den Ohren, ne? Ja. Außerdem ist die Gefahr, dass ich morgens den Wecker überhöre, nicht so... Ja, ja, mit Stöppeln in den Ohren ist dann problematisch. Jetzt hier gleich 3 Kilometer Schlange, bis das Zeug warm ist. Geil. Meine Holde hält alles auf, finde ich super. Dann ist das Ding, hat halt keine Turbo-Taste, ne? Nee. Wenn sie den Wasserkocher machen würden, wäre der schneller warm. Ja, wohl wahr. So ist das. Sie hat ihren Apfelpunsch da oder was, den hat sie gleich schon wieder leer. Ist ja kein Punsch. Ja, oder Apfelsaft. Das ist Punsch. Punsch, du dusselige Kuh. Punsch. Ja, alle lachen. Genau, jeder kennt einen Alfred. Ja. Jedenfalls aus unserer Generation. Jo, wohl wahr. Meine Mama immer gesagt, als ich klein war. Ich hätte dich doch Alfred nennen sollen. Ja, ich habe dann als Kind immer gern geguckt. Ja. Und der Kommissar mit Erik Ode. Ja. Da durfte ich als Kind ja nicht hingucken, wenn die bösen Szenen waren. Da habe ich mich immer weggedreht vom Fernseher und habe an die gegenüberliegende Wand geguckt. Da war nämlich ein Sideboard und das Sideboard hatte Glasscheiben. Ah, hat Mutter nie geschnallt. Ja, ja. Genau. Ja. Das waren noch Zeiten, ne? Ja, ist der Knaller. Alle kaufen an meiner Frau vorbei. Ja, die nehmen was anderes, ne? Ja, genau. Was anderes? Was anderes. Kekse. Das ist ein Fall für Dönerman. Ja, Döner gebe ich ihm. Kennst du nicht? Nee, kennst du nicht, nein. Nein, TV Total. Ja. Früher gab es ja TV... Ja? Nochmal testen. Da stell dich schnell an, der ist jetzt warm genug. Irgendwelche Bröckchen, aber nicht warm. So eine Art... Also ich hatte ein Stück Korken, aber warm heißt es immer noch nicht. TV Total war ja früher mit dem Raab und jetzt ist das ja mit dem Puffpuff, ne? Ja. Und der Puffpuff, der kommt ja dann immer nur, will jemand einen Döner? Mhm. Und dann sagen alle ja, oder lieber was anderes. Und dann alle so, was anderes? Und dann karren sie den ja irgendwie als Dönermann in irgendeinen, ich mutmaße, einen türkischen Verkaufsshop. Mhm. Da fragt er, dann hast du irgendwie so eine Lampe oder was weiß ich was. Und das kriegt er dann, das schenkt er dann irgendwem im Publikum. Deswegen. Oder lieber was anderes, ist ein Fall für Dönermann. Das ist ein geflügeltes Wort mittlerweile. Jo. Ja. Naja. Oder das Korken im echt, das ist ja ekelhaft, dass die da. Weißt du, jetzt stehe ich hier und dann bin ich gleich breit und von kaltem Glühwein. Das ist fürchterlich. Ja, aber relativ günstig, ne? Ja, günstig, genau. Oder die kriege ich gleich eine Rechnung. So 100 Euro fürs Probieren. Was? Aber dann wird der Glühwein warm. Hast du mal Feuerzeug? Die Feuerwehr, die hat jetzt das Licht ausgemacht. Die hatten da oben Rundumlampen, aber jetzt ist vorbei. Vielleicht haben sie ihre Gulaschsuppe schon zu Ende. Das wäre ihr Preis gewesen. Oder Erbsensuppe haben sie, glaube ich, letztes Jahr gehabt. Erbsensuppe, ja. So, aus der Gulaschkanone ist ja schon lecker. Ja, morgen ist ja Lindler. Hier, da bin ich mal gespannt. Also bei der Feuerwehr, das ist bestimmt, also die, bei denen ist der Glühwein ja wirklich, ne? Also der glüht wirklich. Die füllen den ins Glas, das dampft immer so aus diesem Kessel. Ja. Die füllen das in so ein Glas und das schmilzt dann fast. Also du musst das mit Handschuhen nehmen, ne? Weil sonst ist es vorbei. Du hast schon mal was geholt. Gut. Vielleicht sollten sie die Gläser vorwärmen. Ja, im Moment sind relativ viele wieder. Ne? Ja, der Wiel ist ja immer am 7. Ja. Und jetzt wieder, aber leider halt nicht mehr im Zunftstübchen, weil es das ja nicht mehr gibt. Ja. Aber die Bude, wo sie jetzt sind, das geht auch. Also preislich ist das auch für jeden was. Ja, das geht. Ja. Wir sind im Soulful 2025 in bei uns in Deutschland. Engländer, die macht bei uns in Deutschland nicht ein Fan, habe ich jetzt gehört. Die Engländer? Ja. Dürfen die doch gar nicht. Seit dem Brexit, die kriegen ja gar keine Aufenthaltserlaubnis. Ja, genau. Einreisegenehmigung erstmal holen. Was hast du denn da? Geomagazin. Was? Geomagazin. Du hast das Geomagazin? Nein, die Konkurrenz von Kunst von Tieren. Ah, habe ich ja noch nie gesehen. Da muss ich gleich mal reingucken, wenn ich darf. Ja, das Elfte. Wow. Das ist dann Literaturkritik. Willkommen zur Literaturkritik bei Konservenradio Dosenhausen. Gnadenlose Neuigkeiten. 25. Darf ich mal sehen? Was steht denn hier? News aus der Szene. Rucksackabenteuer Geocaching Outdoor Magazin Nummer 11. Kriegst du nicht in Latte gekauft? Lüneburger Heide. Ah, da steht auch was drin. Bestimmt der D-Bulli oder hier der Toilettentab hier. Pirate Mania. Was? Pirate Mania in Germany 2025 ist ja der Knaller. 25. Also, ganz im Zeichen von 25 Jahren Geocaching, Pirate Mania, England, durch den Ärmelkanal, über die Nordsee, durch den Rhein. Durch den Rhein? Oh, ja. Ich denke, auf dem Rhein. Durch den Rhein? Über den Rhein, aber durch den Rhein. Wollen die schwimmen oder was? Ja, ist die Übersetzung. Nach Deutschland. Außergewöhnliches, spannendes, neues Deutschland, noch nie da gewesen. Im Piratennest, 4. bis 6. Juli 25. Und habt eine abenteuerliche Zeit, das ist ja der Knaller. Ich habe noch nie gehört. Aha, bei www.piratemania.de. Ja, da bin ich ja gespannt. Das gucke ich mir mal an, so als Pirat, ne? Ja. Ja, Andreas Unerwartet, ne? Pirat von den tapferen Tackerkern. Das ist. Ja. Angucken geht, ne? Und Mega in Hannover. Das wird ja immer schlimmer hier. Zweimal Mega. Zweimal Mega. Anfang des Jahres und dann erstes fünf Event. Und Neuerung bei Lepkesch, ja, da steht ja richtig viel drin in dem Ding. Mit einer Hochglanzatmosphäre vorne und Werbung hinten. Aha. So. Kostet 8,90 Euro. Ja, nicht. Ich durfte ja so reingucken. Region Lüneburger Heide. Ja, Bilder sind ja schön. Zack, schon ist das Heft davon. So ist der Felix. So ist er. So ist er. So kennen wir ihn doch. Ja, weg ist es. Haben. Felix ist jetzt auch im Podcast. Echt? Ja. Ja, sowas. Sag ja. Felix. Ja, super. Ja, läuft. Du machst ne? ja Sachen. Läuft. Aber der Blaulicht ist wieder an. Hast du das? Ach, sie haben Suppennachschub. Ja, genau. Ist wieder heiß. Hast du das gekauft oder kriegst du das geschenkt? Nein, ich habe aber Abo gemacht, kriege ich aber zugeschickt. Abonniert? So. Ja, du kriegst das nicht. Das Auflage ist. 5 Stück pro Jahr Auflage. Ah. 1000 Stück meist. Auflage von 1000 Stück, oder? 1000 Stück. Oh, gibt es da ein Impressum? Ja. Hat er von wem ist das denn? Ausgabe. Michael. Magdaus. Was? Michael Magdaus. Ah. Hamburg. In Hamburg, so. Okay. Wo ist das? Ja? Muss Andreas erst noch probieren, oder? Ich habe jetzt den Glühwein probiert und ich muss sagen, immer noch kalt. Ja. Aber langsam märkisch, ne? Und korkig. Korkig. Nein, war ein Scherz. Ist kühl hier, ne, im Ort. Aber das ist hier knallevoll. Ja. Hier war ich. Mittwoch war ich hier gewesen. Wo? Stand ich hier vor dem Cache. Vor dem Cache? Welcher Cache ist denn das? Geotour. Am Wilseder. Sag nicht Geotour. Am Wilseder Berg. Grüße an dieser Stelle. Ne? Ja, die wissen schon. Kamin und Filter, eine Zahl habe ich nicht gemacht. Was schreiben sie? Wilseder Berg im Zentrum der Lüneburger Heide mit 167,2 Meter, das ist gelogen. Das ist der einzige 9000er in Deutschland. Das weiß doch jeder. 9000 Millimeter. Nee. Das ist hier einer der größten Berge der Welt. Wilseder Berg, das weiß man. Jeder, der die schweigende Mehrheit 2,5 hört, der weiß auch ganz genau, die machen da 2 Events. Echt? Mit Aufstieg und richtig. Ja, das ist super. Muss Kletterausrüstung mitbringen. Wie gesagt, schöne Grüße an dieser Stelle. Multi-Wilseder Berg, Weg hinauf, oben angekommen. Ja, ich muss jetzt leider aufhören zu lesen. Tut mir leid, aber mein Wein. Beide. Der Greifer. Ich hab. Die Stadt vom Tür und kann ich rein. Ich hab die Zeit, ich kann noch das letzte Türchen bin. Der ist ja immer noch lau. Ja. Also entweder der geht hier durch eine Wärmebrücke, also das ist ja hier. Das ist ein Kessel. Ja. Ja. Ja, ein Einkochkessel. Wenn die so schnell einkochen, wie die das Zeug warm machen, dann geht das aber um, bevor das warm ist. Ja. Das eingekocht. Ja, das ist leider, naja. Ja, das ist ja das Problem. Wenn das Ding leer ist und du kippst nachher, kauf. Du musst eigentlich einen zweiten haben. Ja, du brauchst halt eine Turbostufe in den Dingern. Oder du machst das wie die Feuerwehr in Lindlar. Die warten, bis unten die Spirale glüht und schütten es dann rein. Dann kocht die untere Lage schon mal auf. Bis schon mal ein da, ja, genau. Das ist wie Dampfgaren von Wein. Das ist super. Das wird schon. Das ist ein schöner Weihnachtsbaum da. Siehst du hier dieses Lattengerüst da? Ja, da hat sich einer echt Gedanken gemacht bei, ne? Ja. Weil die Äste kannst du ja sortieren, wie du lustig bist. Ja, genau. Kann man dann kannst du noch Kugeln grün machen, drauflegen oder grün was wickeln. Stroh drauf liegen. Warum liegt hier Stroh? Gehen wir gleich mal wegen dem Anzünden. Ja, können wir machen. Ja, ich komme. Hat ein Geschrei hier, ne? Die sind alle so. Die aber hören alle aufs Wort, deswegen. Ja, und es gibt aber sehr, sehr wenige Leute, die hier so Nikolausmützen anhaben. Der Nikolaus ist ja auch noch nicht. Stimmt. Der ist erst nächste Woche Mittwoch. Ist ja auch ein Adventsmarkt und kein Weihnachtsmarkt, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, ja. Nikolaus mache ich nächste Woche. War aber eine schnelle Runde. Es wird viel Corona unterwegs. Ah. Corona? Röcheln sie alle? Keine Ahnung. Ja, was weiß ich. Wuppertal im Moment. Corona? Ist überall. Corona ist überall. Mehr Alkohol. Das sang doch schon die erste allgemeine Verunsicherung. Corona ist immer und überall. Ah nee, das war das Böse. Ah, ist dasselbe. Ja. Das böse Corona ist. Das Böse ist immer und überall. Richtig. Ist ja identisch. Das ist bei Banküberfall, heißt das Lied. Ja. Das kann man schön umschreiben. Guck, du hast gerade gesagt, ist keiner mit der Weihnachtsmütze. Der hat eine. Guck. Den habe ich ja gesehen. Der so, kam eben von da oben runter. Deswegen dachte ich so, aber alle anderen haben irgendwelche Mützen oder Stirnbänder. Der hat einen Irokese, das ist auch lustig. Oder normale Pommelmützen. Hier ist niemand, der so. Ist das eigentlich hier so eine, wie der Sträter immer trägt, nur ein Held? Ja, nee, so Sträter. Ja, so fast. Ja, das ist so ähnlich. Das ist so ähnlich. Aber, ja, aber hat so der hat den nur in Dunkel, ne? Ja, ja. Sträter-Mütze in hell. Kostet dann auch noch 17 Euro extra. Ne? Es kommt ja auch noch einer mit einer ersten FC-Mütze durch. Also das ist ja fürchterlich. Obwohl, sieht auch aus wie so ein Nikolaus. Ne? Ist ja rot-weiß. Ja, so die Farben hier passt das jetzt im Moment. Ne? Das ist mehr mein Style. Ne? Hier so eine Schiffermütze, Vollbart. Aber dann sind die Ohren so frei. Dass der eine natürlich jetzt hier mit einer Sonnenbrille, das ist natürlich, es ist eher dunkel. Nein! Blinded by the light. Das ist ja hier diese Dampflampen, diese Gaslampen. Das ist so. Ja. Gibt es denn da jetzt noch einen? Ja, ja, das ist einer. Du bist ja die Trendsetterin. Er ist ja nur ein Brillenträger. Der hat die Sonnenbrille an wegen der Blendwirkung von der ganzen Beleuchtung hier überall. Ja, genau. Das ist auch hier, da gibt es ja Lichterketten. Die brennen sich ein. Da ist schon wieder so ein Andreas. Das wird ja immer schlimmer hier. Aber hier so Bart scheint ja jetzt hier trendy zu werden, ne? So, ja, wegen Warmhalten. So langer. Was? Wegen Warmhalten. Hm. Aber so CC Top-mäßig habe ich hier noch keinen gesehen. Nee. Ich warte ja drauf, dass Damenbart irgendwann mal, weißt du so. Meinst du, dass der innen wird? Ja, innen. Und wenn die mal so einen Bart haben wie bei CC Top, das wäre, aber hallo. Ja, ja. Das gäbe schon mal her, ne? Aber vielleicht ist ja doch Alkohol in diesem Glühwein, ich weiß es nicht. Ich er löst auf, die Zunge, oder ich was? Ich komme auf Gedanken, das ist ja der Knaller. Holst du noch neun, oder? Oder wolltest du jetzt schon Essen holen? Dann machen wir das woanders. Wahrscheinlich da, wo es dein Crepe gibt. Ja. Crepe. Kennst du Crepe? Gibt Maler Crepe und ja, dieses genau. Crepe, was in Maibaum hängst und dieses. Das ist ein bisschen dicker. Ist dir ein Handy runtergefallen? Das hörte sich so an, als wäre. Achso. Auf Display getreten. Ne? Genau, ja, so hörte sich das an. Genau. Anna, guck mal, wer da kommt. Guck mal an. Da sind ja immer mehr hier. Ja. Ist ja auch ein Schnee. Na, wir stehen mit du hast aber eine gut gepolsterte Jacke. Ja. Haha. Er macht mir Konkurrenz, merkst du? Ja, ja, ja, ja, ja. Und kein Glühwein. Was? Kein Glühwein. Hatte ich schon. Merkst du nicht an der Stimme? Ach so. Ah. Der letzte war ja ein bisschen lauwarm nur. Genau, und da musste ich mal kosten, bis er warm wurde. Wurde zwar nicht warm, aber gemerkt habe ich ihn schon. Pfand weg und dann fahren wir. Seid ihr fort? Jo. Oh. Bei uns warten ja nur die alten Mädchen zu Hause. Wollten jetzt gerade... Ja, ja, ihr könnt ja auch... Du machst dich weg? Ja. Ach, wie schade. Upsi. Da war zu viel Glühwein. Die fallen hier alle. Warum fallen denn hier alle um? Sind genug Helfer da? Das war die Dominosteine. Ich bin betrunken, ich kann hier eh keinem helfen. Allen geht's gut. Menschen fallen die Treppe runter. Es geht noch. Okay. Niemand offensichtlich verletzt. Das ist das Wichtigste. So. Frau zwingt mich weiterzugehen. Ja, dann, ich wünsche dir was. Danke für die Teilnahme. Ne? Wir sehen uns. Ne? Spätestens am 24. oder... 15. Wir sehen uns am 15. Noch. Was davor? Hast du dich angemeldet? Was? Hast du dich angemeldet am 15.? Ja, genau. Irgendwas habe ich immer. Ich mache so viele Sachen, das ist ja schlimm. Ich kann mir das alles nicht merken. In dem Sinne. Gehst du auch nach Viehzustand durch den Peter? Ja, ja, okay. Ich stütze mich mal ab, sonst falle ich nachher auch noch. Alles klar. Bis dann. Auch so. Ciao. So, ich folge ihr jetzt unauffällig. Bommelmützen schwer im Trend. Was gibt es denn hier? Gib es hier, ich habe keine Krebs. Ahnung, was du hier hast. Hier gibt es Krebs. Gibt es hier Krebs? Hier gibt es Krebs, ja. Krebs. Ja, dann. Möchtest du auch einen von der Krebs? Abo. Krebs von der Abo. Nein, ich möchte keinen Krebs. Ich esse zu Hause vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung. Aber ich brauche keinen Krebs. Oder gibt es hier so Krebs mit? Weiß ich muss halt fragen, was hier für Krebs gibt. Aber das ist mir jetzt auch zu warm. Einmal mit Krebs und einmal mit Schokolade. Was? Willst du? Nein. Ich guck mal, ob die... Gibt es hier nur so süßes Zeug? Ja, oder? Hier gibt es nur süßes. Mit Zimt, Zucker und Erdbeermarmelade. Danke, ja, nein. End oder weder? Nee, ich eher nicht. Brauchst du Geld? Nö, ich habe ja noch. Ja, von mir? Nein, 1,50 Cent habe ich, weil ich so einen Punkt selber bezahle. Sind die jetzt alle weg oder was? Ich weiß es nicht. Die haben sich jetzt irgendwie separiert. Die haben wohl nicht gecheckt, dass du hier noch abgebogen bist. Bist du einmal falsch abgebogen und zack, alle weg. Ja, wir finden die wieder. Die sind ja auch verabredet. Aber frisch am Fuß, ne? Ja. Du musst mir nochmal Winterschuhe kaufen oder sowas. Ja. Moonboots. Ja. Habe ich bei Strauß gesehen. Bei Engelbert? Ja, aber nur online bei irgendwelchen... Ich bin ja eh online. Ja, aber in so einem Sale-Verkauf da. Und da habe ich gedacht, dass ich kaufe keine Schuhe. 14 Tage Rückgaberecht kannst du gut zurückschicken. Außerdem, wenn sie von Lowa sind, kennst du deine Größe oder sowas. Gibt es Lowa Moon? Also nicht, dass ich sie gefunden hätte bislang. Ich auch nicht. Was machen die denn da? Die legen Kinderschokolade. Die legen Kinderschokolade in einen Crepe. Ja. Das ist ja interessant. Einfach reingelegt, gefaltet und Kinderschokolade. Das ist ja der Knaller. Also das ist ein Kinderriegel. Kinderriegel? Ja, ein ja. Kinderriegel. Das soll jetzt keine Werbung sein. Nur Erzieherinnen hier, komm weg. Wenn hier AWO Kinder. Ja, ja, wenn AWO ist, ja, ich weiß nicht, ob da das Kinder, das Familienzentrum stand da. Das muss ja keine Kita sein. Was weiß denn ich? Erzieherin, ruf mich an. Aber irgendwie diesen weißen Glühwein, den merkst du nicht. Und also du trinkst den, ne? Du merkst nicht, dass überhaupt was drin ist. Und dann merkst du, oh. Ja. Also man checkt beim Trinken nicht, dass er Wirkung hat. Die Neue Spatzen, guck, Kindertagesstätte Neue Spatzen macht zu. Ende Gelände. Oder die haben einfach nur keinen Strom mehr. Die steht noch da drin. Strom ist weg. Unglaublich. Und nicht, dass ich gleich auch noch hinfall. Gibt auch Leute, die richtig schlecht gelaunt gucken. Mann. Jetzt haben wir sie nicht wieder. Nee. Du hast auch viel gegessen. Da vorne ist ein Mülleimer. Da direkt. Ich nehme jetzt aber mal den Außenweg. Der ist schneller. Nicht so drängelig. Boah, ich habe richtig kalte Füße. Ist ja gruselig. So aussieht, als wären das vom Zehen, die brennen mir weg. Also frieren mir weg. Ja, einer der letzten großen Schornsteine. hin. Nein, Onkel Otto. So, das war Adventsmarkt Wipperfürth 2023. So, ab nach Hause, kalte Füße. Soweit zu Wipperfürth. Wo war ich? Ach ja, beim letzten Samstag. Wie erwähnt, haben wir dann am Samstag die Sommer- gegen die Winterpneus gewechselt. Eine weise Entscheidung und wie immer auf den letzten Drücker, denn Montag schneite es dann. Und Dienstag. Und Mittwoch. Und vielleicht noch immer, wer weiß. Haha, Wortspiel. Das schon. Apropos Wetter. Neulich schrieb jemand im blauen Himmel, Zitat: Leute, die Straßen sind nass. Es ist dunkel, es regnet, die Autolichter reflektieren auf der Straße, zieht euch bitte etwas Helles an, damit man euch als Fußgänger oder Radfahrer besser erkennt. Zitat Ende. Damit schrieb mir die Person aus der Seele. Grüße an dieser Stelle. Das Problem sind heutzutage tatsächlich die extrem hellen Lichtquellen der Autos, die, im Gegensatz zu früher, mit scharf begrenzten Ausleuchtbereichen ohne Streulicht quasi nichts Dunkles außerhalb des ausgeleuchteten Bereichs erkennen lassen. Nebst der flüsterleisen, extrem glatten schwarzen Straßen, die gegenüber dem früheren grauen, rauen Teer kaum Rückreflexion aufweisen. Dafür ist das menschliche Auge nicht ausgelegt und es kommt oft zu gefährlichen Situationen, wenn innerorts in der Dunkelheit bei Regen schwarz gekleidete Menschen mal eben 30 Meter vor dem Zebrastreifen die Straße queren. Aus diesem Grund antwortete ich in meiner bekannt liebenswürdigen Art, Zitat: Als Fußgänger schwarz tragen, wenn es dunkel ist und die Straße bitumiert schwarz und nass und die Lichter entgegenkommender Autos einen Blendteppich erzeugen, dass Autofahrer permanent in schwarze Löcher fahren, ist man zumindest bestattungstechnisch entgegenkommend gekleidet. Zitat Ende. Worauf ich wiederum die Antwort einer dritten Person erhielt, Zitat: Man sollte als Autofahrer vielleicht nicht unbedingt auf Gehwegen fahren, nur so als Vorschlag. Zitat Ende. Wo sie recht hat, hat sie recht, wobei auf Gehwegen in der Regel mehr reflektierender Müll liegt. Egal. Mir hat man im Kindesalter in dem Zusammenhang beigebracht, immer auf der Straßenseite zu gehen, die dem Verkehr entgegengeht, damit man sieht, was einem entgegenkommt und im Zweifelsfall auf Seite springen kann. Überlebenstraining für i-Dötzchen in den 70ern. Weiß aber nicht jeder. Interessiert auch nicht jeden. Kinder werden heute bis vor die jeweilige Einrichtung gefahren und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Oder Gretelchen, Gretel, Paul, Pauline, Torben, Maltine, Syrine und wie sie alle heißen, frei nach dem Aufkleber, kein Kind mit bescheuertem Namen an Bord. So treffe ich morgens auf dem Weg zur Arbeit fast täglich eine Person, die außerhalb geschlossener Ortschaft mit zwei Hunden spazieren geht. Die Person trägt bei Dunkelheit oder Dämmerung eine Warnweste und eine lichtstarke Taschenlampe, denn die Landstraße hat keinen Bürgersteig. Auch treffe ich an einigen Tagen einen Arbeitskollegen, der auf derselben Strecke dunkel gekleidet zu Fuß zur Arbeit geht, ohne Reflektoren, ohne Taschenlampe und meist auf meiner Straßenseite in Fahrtrichtung. Es ist kurvig, bei Gegenverkehr ausweichen ginge nicht, aber er ändert sein Verhalten nicht. Ich weiß, dass er dort möglicherweise geht und rechne mit ihm, aber alle anderen? Er, der selbst zuweilen mit dem Auto kommt, sollte es eigentlich besser wissen. Oder erhält bei Zeiten den Darwin Award. Und mit dieser Bombenaussicht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 164 vom 1.12.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.